Zu jener Zeit ist der Spruch Jahwes, will ich allen Geschlechtern Israels Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. So spricht Jahwe, Gnade fand in der Wüste das Volk der dem Schwert Entronnenen, gehe hin, dass du ihm, Israel, Ruhe verschaffest. Von fern her erschien mir Jahwe, ja, mit immerwährender Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Huld langmütig bewahrt. Ich will dich wiederum aufbauen, dass du wohl auferbaut seiest, o Jungfrau Israel. Du sollst dich wiederum mit deinen Handpauken zieren, dass du im Reigen fröhlicher ausziehst. Du sollst wiederum Weingärten pflanzen auf Samariens Bergen, die sie angepflanzt haben, die sollen sie auch zu nutzen anfangen. Ja, einen Tag wird's geben, da Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, auf, lasst uns nach dem Zion, zu Jahwe, unserem Gotte, hinausziehen. Denn so spricht Jahwe, jubelt über Jakob voll Freude und jauchzt über das Haupt der Völker. Preiset laut und sagt, hilf, Jahwe, deinem Volke, dem Überreste Israels. Fürwahr, ich will sie aus dem Nordlande herbringen und sie sammeln vom äußersten Rande der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen zumal, eine große Schar sollen sie hierher zurückkehren. Mit Weinen werden sie kommen und mit flehentlichen Gebeten, geleiten will ich sie, sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, darauf sie nicht straucheln können, denn Vater bin ich Israel geworden, und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort Jahwes, ihr Völker, und tut es kund auf den Inseln in der Ferne und sprecht, der Israel zerstreute, sammelt es und wird es behüten wie ein Hirte seine Herde. Denn Jahwe befreit Jakob und erlöst ihn aus der Gewalt des, der ihm zu stark war, dass sie kommen und jubeln auf Zions Höhe und hinströmen zu der Güte Jahwes, zum Getreide und zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern, und dass ihre Seele einem wohlbewässerten Garten gleiche, und sie fernerhin nicht mehr dahin schmachten. Alsdann wird sich die Jungfrau am Reigen erfreuen, und Jünglinge und Greise zumal, und ich will ihre Trauer in Wonne wandeln und sie trösten und fröhlich machen nach ihrem Kummer. Und ich will die Seelen der Priester mit Fett laben, und mein Volk soll sich sättigen an meiner Güte, ist der Spruch Jahwes. So spricht Jahwe, horch! In Rama wird Klage laut, bitterliches Weinen. Rahel beweint ihre Kinder, und will sich nicht trösten lassen um ihrer Kinder willen, weil sie nicht mehr sind. Doch so spricht Jahwe, höre auf mit deinem lauten Weinen und lass deine Augen nicht länger Tränen vergießen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, ist der Spruch Jahwes, sie sollen heimkehren aus des Feindes Land. Ja, es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, ist der Spruch Jahwes, die Kinder sollen heimkehren in ihr Gebiet. Ich höre wohl, wie Ephraim beweglich klagt, du hast mich gezüchtigt, und ich musste mich züchtigen lassen, einem jungen Rinde gleich. Das noch ungezähmt, lass mich heimkehren, und so will ich umkehren, denn du bist Jahwe, mein Gott. Denn nachdem ich mich von dir abgewendet, bin ich reumütig geworden, und nachdem ich zur Einsicht gelangt bin, schlage ich mich auf die Hüfte, ich schäme mich, ja, ich bin tief beschämt, weil ich die Schmach meiner Jugend trage. Ist mir denn Ephraim ein so teurer Sohn oder ein Lieblingskind, dass, so oft ich ihn auch bedrohte, ich doch immer wieder seiner gedenken muss? Darum tobt mein Inneres von Mitleid für ihn, ich muss mich seiner erbarmen. Ist der Spruch Jahwes. Stelle dir Wegweiser auf, errichte dir Merkzeichen, richte dein Augenmerk auf die Bahn, den Weg, den du gegangen bist, kehre heim, Jungfrau Israel, kehre heim in diese deine Stätte. Wie lange willst du dich scheu umherdrücken, du abtrünnige Tochter? Fürwahr, etwas Neues schafft Jahwe auf Erden, das Weib umkreist den Mann. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, aufs Neue wird man im Lande Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick gewendet habe, dieses Wort sagen, Jahwe segne dich, du Aue der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Juda soll darin wohnen mit allen seinen Städten zumal, Ackerleute und solche, die mit der Herde ziehen, denn ich labe die lechzenden Seelen und jegliche dahinschmachtende Seele sättige ich. Darob wird man alsdann sagen, ich bin aufgewacht und schaue, und der Schlaf war mir so süß. Fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da will ich das Gebiet Israels und das Gebiet Judas mit Menschensamen und mit Viehsamen besehen, und gleich wie ich über ihnen gewacht habe, sie auszurotten und zu zerstören, niederzureißen und zu verderben und mit Unheil zu verfolgen, so will ich über ihnen wachen, sie zu bauen und zu pflanzen. Ist der Spruch Jahwes. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben Herlinge gegessen, und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Vielmehr ein jeglicher wird um seine eigenen Verschuldung willen sterben, wer irgend Herrlinge ist, dem sollen die Zähne stumpf werden. Fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten wegzuführen, welchen Bund mit mir sie gebrochen haben, obwohl ich doch ihr Eheherr war. Ist der Spruch Jahwes. Vielmehr darin soll der Bund bestehen, den ich nach dieser Zeit mit dem Hause Israel schließen will, ist der Spruch Jahwes, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen ins Herz, und so will ich ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Förderhin sollen sie nicht mehr einer den anderen oder ein Bruder den anderen also belehren, erkennet Jahwe. Denn sie werden mich allesamt erkennen vom Kleinsten bis zum Größten, ist der Spruch Jahwes, denn ich will ihnen ihre Verschuldung vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. So spricht Jahwe, der die Sonne bestimmt hat, dass sie bei Tage leuchte, die Ordnungen des Mondes und der Sterne, dass sie leuchten bei Nacht, der das Meer aufwühlt, dass seine Wogen brausen, Jahwe der Herrscharen ist sein Name, so wenig diese Ordnungen sich je vor mir ändern werden, ist der Spruch Jahwes, so wenig sollen die Nachkommen Israels jemals aufhören, ein Volk vor mir zu sein. So spricht Jahwe, so wenig der Himmel droben ausgemessen oder die Grundfesten der Erde drunten erforscht werden können, so wenig werde ich die gesamte Nachkommenschaft Israels verwerfen wegen alles dessen, was sie getan, ist der Spruch Jahwes. Fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da soll die Stadt für Jahwe wieder aufgebaut werden vom Turme Hananels bis zum Ektor, und weiter soll sich die Meschnur geradeaus zum Hügel Gareb hinüberziehen und dann umbiegen nach Goa. Und das ganze Tal der Äser und der Asche und der ganze Anger bis zum Kidronbache, bis östlich zur Ecke des Rostors sollen Jahwe heilig sein, nie soll da mehr zerstört oder niedergerissen werden.